Moin Moin und hallo liebe Mausfans. Ach nee, warte, das war eine andere Sendung. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Nee, auch eine andere Sendung. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd. Das war es, genau. Ich bin Steffen und was euch jetzt hier gleich erwartet, ist ein recht langes Outtake aus der letzten Sendung, aus der Multiversity-Sendung. Wir haben uns also eben in der letzten Sendung sehr ausführlich mit Multiversity beschäftigt und Teil von Multiversity war eben auch das sogenannte Multiversity Guidebook und dort hat man eben auf vielen, vielen Seiten eben die verschiedenen Realitäten des aktuellen DC-Multiverses kennenlernen dürfen. Ich hatte eigentlich geplant, ungefähr, ich sag mal, so eine Viertelstunde über jedes Heft auch zu reden, gar nicht so großartig viel länger. Das haben wir nicht immer geschafft und als wir dann die Sendung aufgenommen hatten und ich dann das Material mir angeguckt habe, habe ich also wirklich erschrocken festgestellt, dass ich einen ja fast 30-minütigen, ja man kann schon fast sagen Monolog halte über die verschiedenen Realitäten des aktuellen DC-Multiverses. Dementsprechend habe ich mich dann auch wirklich tatsächlich dazu entschieden, diesen halbstündigen Multiverse-Monolog aus der Sendung rauszunehmen, in eine extra Folge zu packen. Das hätte die Sendung dann beim letzten Mal entsprechend komplett gesprengt. Und ich meine, insofern habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, euch nochmal detailliert über das aktuelle DC-Multiverse schlau zu machen. Kriegt hier nochmal alle Informationen. Es wäre vielleicht sogar hilfreich, wenn ihr das Guidebook von Multiversity daneben legt. Oder den dazugehörigen Wikipedia-Artikel öffnet, den gibt es eben auch immer wieder aktualisiert, sobald das DC-Multiverse entsprechend durch eine Veränderung durchläuft. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den folgenden ja, fast 30 Minuten Multiversity. Viel Spaß! Weiß ich nicht, wie intensiv wollen wir jetzt auf diese Karte eingehen, weil die ist natürlich sehr üppig. Man sieht im Prinzip die ganzen Multiverse-Elemente, Dinge, die aus dem Wildstorm-Universum stammen. Eben auch den Carrier sieht man hier und andere Bleach-Schiffe. Also im Prinzip ist das aktuelle Multiverse von DC, was es seit den 2000er Jahren gibt, ja eine Anleihe aus dem Wildstorm-Universum. Da hat man ja aus den Authority-Comics, aus den Planetary-Comics so ein bisschen geklaut, auch diese Snowflake, ne, diese Schneeflocke mit diesen, ich glaube, 190.000 Multiversen ist ein bisschen dieses Konzept auch des Bleeds, kommt aus dem Wildstorm-Universum. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen. Das Einzige, was es vielleicht lohnt zu erwähnen, ist, wo auf dieser Karte die Convergence-Erde ist, also Telos. Das ist nämlich genau hier unter Erde 29, dieses kleine Fragezeichen. Dort hat Convergence gespielt. Unter Erde 29? Unter Erde 29. Das hat Dan DiDio selber zugegeben. Aha, also cool. In dem Video, was ist Convergence? Und dann gab es diese Karte, Blums, und dann hier auf dieses kleine Fragezeichen, das ist der Handlungsort für Convergence. Ansonsten hat man also im Prinzip alle Konzepte, also alle Existenzebenen, also auch, weiß ich nicht, Himmel, Hölle, New Genesis, Apocalypse. Zur Erinnerung, was war nochmal Erde 29? Welche Erde war das? Bizarro. Ah. Genau. Okay. Da kommen wir aber gleich dann nochmal zu. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal chronologisch die Erden durch oder so mit einem kurzen Kommentar. Ein paar Sachen hast du dir aufgeschrieben, ne? Ja, also die wichtigsten Erden. Ja, es sind noch ein paar mehr eigentlich. Underworld und Skyland, also das sind noch ganz andere, also nicht nur Himmel und Hölle, sondern eben auch Underworld, Skyland, Dream und Nightmare, also auch so die ganzen Konzepte aus den Sandman-Comics sind hier mit drin, aus Neil Gaiman Sandman. Es gibt einen tatsächlichen physikalisch vorhandenen Ort für die Speed Force, die Source Wall ist mit hier drin. Das ist also wirklich ein total ausgearbeitetes Konzept. Das Limbo ist örtlich tatsächlich verortet, also wirklich an vier Himmelsrichtungen. Man muss sich das mal im Internet angucken. Und das wird also hier wirklich nochmal ausführlich erklärt. Dann eben auch diese ganzen Bleach-Schiffe, die in der Lage sind, durch Bleach zu reisen. Davon hat man eine ganze Menge schon gesehen. Dieses Shift-Ship unter anderem in der Final Crisis. Dann natürlich den Carrier, kennt man auch so Authority. Dann Thule unter anderem. Es ist unendlich. Man kann sich in dieser, ich habe glaube ich fast eine halbe Stunde nur dieses Ding angeguckt, als es rausgekommen ist. Einfach nur um zu erfahren, was es ist. Es gibt sieben Erden, die noch gar nicht näher benannt sind. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich habe, was eine Erde angeht, eine ziemlich klare Theorie, nämlich Erde 14. Ich weiß gerade gar nicht, wo die steckt. Oben, genau, über Erde 0 ist Erde 14. Erde 0 ist das Mainstream-DC-Kontinuitätsuniversum. Also schon seit, ich glaube, der Infinite Crisis ist es Erde 0, damals New Earth. Inzwischen ist es Prime Earth. nicht Earth Prime, das ist noch was anderes, aber Prime Earth, die primäre Erde, das ist das aktuelle DC-Universum mit all ihren Veränderungen. Erde 1 ist dieses Graphic-Novel-Universum. Hier wird auch gesagt, es ist noch sehr instabil. Klar, weil es erst eine Handvoll Veröffentlichungen aus dem Universum gibt. Mhm. Das meiner Meinung nach sehr grandiose Batman Earth One Nummer 2 ist gerade erst erschienen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht übrigens. Ja, auch. Earth 2 mit all ihren Charakteren. Die Hälfte davon lebt schon nicht mehr. Die sind schon alle tot. Also Huntress ist, glaube ich, vom Fenster weg. Batman oben ist weg, ist ersetzt worden durch Dick Grayson. Vorsicht, Spoiler, aber da sind wir hier sowieso alle hier. Und bei den anderen weiß man es noch nicht. Dr. Fate kriegt sein eigenes Comic-Cap, was ich auch cool finde. Erde 3 ist zerstört, das ist das ehemalige Crime Syndicate. Die sind jetzt teilweise, zumindest zur Hälfte, auf Erde 0 unterwegs. Da wird man ein paar Figuren wieder sehen im Darkseid War, was ich ganz spannend finde. Erde 4 haben wir schon kennengelernt, da haben wir eben ausführlich drüber geredet. Das ist eben Pax Americana. Erde 5 haben wir auch drüber geredet, das ist das Marvel-Universum. Also das sind auch noch alles... Bis jetzt ist nichts Großartiges dabei. Ne? Also das ist alles noch wie gehabt. Erde 6 ist neu, das ist Just Imagine. Das sind die Comics von Stan Lee, die alternative Interpretation der Justice League von Stan Lee. Da habe ich in meiner Sammlung, glaube ich, das Crisis-Heft. Also das eine Justice League-Heft eben mit ganz neuen Interpretationen. Flash ist ein Mädchen, zieht einen Regenbogen hinter sich her. Green Lantern ist ähnlich, wie es aktuell auf Erde 2 ist. Der Avatar von Yggdrasil, also der Planet selber. Batman ist ein schwarzer Boxer im Fledermauskostüm. Also wirklich im Fledermauskostüm. Superman ist ein Weltraumpolizist. Wonder Woman ist eine Super Amazone, keine Ahnung. Und Shazam ist ein Dämon. Das ist Shazam in dem Fall. Erde 7 ist das Essential Major Universe, eben mit diesen ultimativen Marvel-Figuren. Erde 8 sind die klassischen Marvel-Charaktere. Da findet man eben so Figuren wie Wunjina oder Wunderjin, wie er aktuell heißt. Spider-Man. Da gab es jetzt in Convergence auch nochmal einen. Wie hieß der nochmal? Lausman, ne? Läusemann. Ah ja, genau. Lausman, ne? Ich erinnere mich. Das ist sozusagen Spider-Man gewesen. Hier heißt er, glaube ich, einfach nur The Bug. Dann Machine Head ist Iron Man. The American Crusader ist Captain America, den haben wir schon gesehen. Dann eben dieser Hawkeye-Verschnitt und so weiter und so fort. Wir gehen viel zu weit rein. Nummer 9 ist das Tangent Universe. Also, was ich eigentlich so als Ultimate DC bezeichnen würde. Das gab es Ende der 90er Jahre eben, also ein Universum, was ich glaube Dick Giordano und noch so ein paar andere Figuren einfach von Dan Jurgens war das, glaube ich, auch, ne? Mhm, genau, von Dan Jurgens. Ich würde eigentlich eher das Earth One Universum als das Ultimate DC Universum bezeichnen. Ja, ist schwierig, weil Earth One ist ja eigentlich im Prinzip... Fühlt sich für mich sehr wie das Ultimate Marvel Universum an. Ja, weil es auch so vor allen Dingen bei Batman eine Spur realistischer ist. Schwierig zu sagen, also Earth One und Erde 9 streiten sich da in meinem Kopf so ein bisschen, weil ich finde einfach, dass dieses Konzept existierende Helden zu nehmen und die mal ein bisschen umzudrehen, hat Tangent einfach schon Mitte der 90er Jahre gemacht. Und dann ist man einfach jetzt nur hingegangen mit den Earth One Geschichten und hat wirklich diese Marvel-Methode probiert mit dem ultimativen Universum. Aber ja, wenn man wirklich so diese komplette Neudefinition von Helden von vorne anzufangen, nur den Namen des Charakters zu nehmen und eine komplett neue Geschichte zu erzählen. Also ist ja nicht die Ultimate-Methode. Nee, das haben wir ja bei Ultimate nicht gemacht. Stimmt, das fällt mir auch gerade auf. Das macht ja Earth-1. Das macht ja Earth-1. Das Tangent Universe. So. Ja. RDX. RDX haben wir auch schon kurz, nee, gar nicht, wir haben noch gar nicht drüber geredet, kommt aber gleich noch. Das sind die Freedom Fighters, die halten Quality-Figuren. Und eben Overman, den wir auch schon aus der Final Crisis kennen, und eben seine Figuren, da reden wir dann mal gleich aber nochmal drüber. Die New Reichsman, hier steht es auch irgendwo, genau. Ja, genau, hier steht es, die New Reichsman, und eben gegen die Freedom Fighters, Uncle Sam, Phantom Lady, Human Bomb und so weiter und so fort. Erde 11 ist das Gender Swap Universum, aber da werden einfach nur die Geschlechter getauscht mit Superwoman, Batwoman, Aquawoman eben auch eine zentrale Figur in Multiversity und Wonder Man als Quotenkerl. Erde 12 ist das Batman Beyond TV-Universum. Das ist wichtig zu sagen, weil es gibt noch einen anderen Batman Beyond, der aktuell unterwegs ist. Das können wir heute nicht diskutieren, weil das würde uns zu weit raustragen. Aber das ist das Justice League United animierte Universum. Wie viele 20 Jahre in der Zukunft ungefähr? Ne? Wie viel ist das auseinander? Schmeckt ganz eng auseinander. Ne? 25, 30 Jahre. Ne? Erde 13 ist, war früher mal so die Arkane-Erde, also mit so Zaubern und Magiern. Da hat man jetzt Figuren genommen, die sowieso schon eher so als Justice League Dark gelten. Die einzige mir bekannte Figur, neben so ein paar Abwandlungen, ist eigentlich Hellblazer, hier John Constantine. Der kommt aus dem alten Doom Patrol Comic. Und hat zwar so ein bisschen so eine Marvel-Verarsche von Doom Patrol. Und das ist so die einzige Figur, die mir jetzt so bekannt vorkommt. Daneben ist, glaube ich, noch Anatas Aratas. Das ist eine alternative Version von Satana. Die kam in Countdown vor, war da aber noch ein bisschen anders. Also da war es die Freundin von Mr. Mixes Piddleick. Nicht drüber nachdenken. Erde 14 ist eine unbekannte Erde. Es gibt 7 Erden, die eben nicht benannt sind. Und Erde 14 hat als einzige dieser unbekannten Erden, die ist geografisch auch genau über Erde 0 angesiedelt. Eben so eine Markierung, nochmal so eine innere Ellipse, nochmal so ein Kreis. Und es sieht ein bisschen aus wie ein Auge. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das die Realität ist, die wir momentan oder bald in Batman Beyond sehen werden. Nämlich die Futures End Realität. 5 Jahre in der Zukunft und dann nochmal 30 Jahre. Sozusagen. Und eben diese zerstörte Brother Eye Realität. Erde 15 kennen wir aus Countdown. Das ist die Erde, von der sich Superboy Prime versprochen hat, dass es seine neue Heimat werden konnte, aber die ist in seinen Augen genauso ein großer Bullshit wie alles andere auch, weil ihm dieser Lex Luthor wieder nicht gefällt und alle sind blöd und Idioten und keine Ahnung. Und er macht das dann also ziemlich krass kaputt. Das Einzige, was aus diesem Universum übrig geblieben ist, ist wohl wahrscheinlich die zentrale Kraftbatterie von Oa. Und das ist noch ein zentraler Plotpoint, weil es gibt mehrere Gruppen im Multiverse, die auf der Suche nach dieser Batterie sind. Das ist ganz interessant. Erde 16 haben wir kennengelernt, das ist die Erde aus The Just, genau. Erde 17 sind die Atomic Knights, das kennt man aus dem Silver Age, aus dem Bronze Age circa, also im Dervaal, ne, diese Ritter auf den großen Dalmatinern. Die ist jetzt ein bisschen moderner gestaltet, man hat Superman rausgenommen, was ich ein bisschen gut finde. Das sind also jetzt auch keine eigenständigen Charaktere mehr, nämlich was jetzt passiert ist, dass es ab jetzt im Multiverse vorrangig alternative Version der Justice League ist. Und das siehst du hier ganz deutlich. Adam Strange ist der Anführer. Batman haben wir hier in diesem Heft gesehen. Und alle haben diese abgefahrene Rüstung an. Die Challengers of the Unknown sind da mit drauf, was ich ganz witzig finde. Und die suchen eben tatsächlich auch diesen Cosmic Grail, wie er genannt wird. Eben diese Kraftbatterie der Green Lanterns von Oa. Erde 18 sind Max Lieblingserde, neulich hat er mal gesagt. Die Justice Riders. Du hast sie so verteidigt. Habe ich sie verteidigt? Du hast sie verteidigt. Oder du hast sie bedauert, sagen wir es mal so. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ein bisschen. Ist eine Elseworld-Geschichte aus den 90ern, 97, so eine Western-Bearbeitung. Morrison war das Ganze nochmal ein bisschen mehr auf Superhelden getrimmt. Da wurde aus Tomahawk auf einmal Tomahawk Man, um das so ein bisschen mehr auf Hawkman zu bringen. Und Johnny Thunder ist mit dazu gekommen. Blue Beetle war, glaube ich, mit dabei, war so ein Erfinder. Wonder Woman war da, glaube ich, die zentrale Figur. Also ich mochte das Graphic Novel sehr. Hat mir sehr gut gefallen. Erde 18 ist Gotham by Gaslight und Amazonia. Hat man relativ prominent gesehen in Infinite Crisis Fight for the Multiverse. Das ist eigentlich so ein Videospiel. Da gibt es dann Digital-Comics zu, aber die Figuren aus Gotham by Gaslight haben da eine relativ zentrale Rolle, nämlich auch der Accelerated Man, der beschleunigte Mann. Mhm. Flash. Genau. Erde 20 haben wir kennengelernt, das ist eine der beiden Pulp-Erden. Erde 21 basiert auf Darwin Cooks DC Final Frontier. New Frontier, Entschuldigung. Final Frontier war, glaube ich, Star Trek. Erde 22 ist Kingdom Come. Das ist eine alternative Zukunft von Erde 2. Erde 23 ist die Obama-Man-Erde, die kennt man aus Action Comics Nummer 9 und jetzt eben auch aus Multiversity. Da sind im Prinzip alle weißen Charaktere schwarz, bis auf Batman. Der ist weiterhin weiß. Wieso? Kotenweißer. Ist der Kotenweiße. Der Kotenweiße. Weil er ist schon der Dark Knight. Warum muss man ihn dann noch weiß machen? 24, 25 sind wieder unbekannte Erden, dieses Mal überhaupt nicht extra markiert. Erde 26 ist meine Lieblingserde, weil das ist die Erde von Captain Carrot und der Zoo Crew. Dabei bleibt es auch. 27, 28 wieder unbekannt. Erde 29, die Bizarro-Erde, dieser Kubus. Die kennt man inzwischen aus der New 52 auch. Die hat einen ersten Auftritt jetzt in Action Comics. Nummer 40 habe ich auch in Nerd Nerd schon mal reviewed. Erde 30 ist Red Son Superman, also der Superman in Russland. Erde 31 ist eine Realität, die kann ich jetzt überhaupt nicht. Das ist dieses, war auch eine Elseworld-Geschichte, Batman auf dem Meer. Batman als Pirat, hast du das gelesen? Ja, war, glaube ich, da einer der ersten Batman Elseworlds. Ich glaube, da hießen die noch Imaginary Tales. Okay. Habe ich noch nicht gelesen, nein. Okay. Erde 32, auch wieder der Elseworld. Dieses Mal aus Darkest in Darkest Night hieß das Elseworld. Da gab es auch, glaube ich, nur diesen Batman, der gleichzeitig auch Green Lantern war. Dann haben sie jetzt einfach Figuren dazu erfunden wie Aqua Flash und Wonder Hawk. Das sind so DC-interne Amalgame, wenn man das so möchte. Also zwei verschiedene Charaktere. Super Martian ist eben Superman und John Jones zusammen. Genau. Erde 33 ist Earth Prime. Da reden wir dann gleich nochmal drüber, weil das ein eigenes Heft ist. Und jetzt geht's los mit den Erden, über die Morrison gesagt hat, das sind Kopien von Kopien. Das sind in dem Fall eine Handvoll Erden. Erde 34 basiert grob auf Astro City. Das sind Comics, die inzwischen auch bei DC erscheinen. Und nachdem es das Wildstorm-Universum zerlegt hat, erscheinen die inzwischen bei Vertigo. Astro City muss man, glaube ich, niemandem mehr erklären. Das kennt man eigentlich auch. Jemand, der Marvel liest, darf Astro City lesen. Jedes Heft, jede Story ist für sich. Hier fliegt eine Fliege. Stirb, Fliege! Na, Max, wo hattest sie? Tatsächlich. Max hat eine Fliege gefangen, super. Astro City kann man auch als Marvel-Leser lesen, weil es ist einfach, jedes Heft ist abgeschlossen, man muss gar kein Vorwissen haben, jede Figur wird immer wieder neu eingeführt. Es gibt so ein paar zentrale Figuren, den Samariter und ich glaube Winged Victory, also die Wonder Woman-Äquivalente, die gibt's, das sind, glaube ich, die beiden Figuren, die man kennen muss, das sind aber auch die einzigen, und die werden hier auf diesem Erde 34 eben auch persifliert. Erde 35 basiert auf Alan Moores Supreme Comics. Das ist, Supreme war auch eine Kopie von Superman, Shazam, eigentlich eher Shazam, war sehr weitläufig, hatte auch sein eigenes Multiverse. Es gab beispielsweise auch Supreme als Hasen, ne? Was auch so ein Kommentar auf Captain Carrot gewesen ist. Erde 36, das ist auch eine relativ prominente Erde in Multiversity, weil der Red Racer und Flashlight, also einmal Flash und Green Lantern, auch eine wichtige Rolle spielen in Multiversity. Und Erde 36 basiert auf den Big Bang Comics, die man aus den 90er Jahren vielleicht am ehesten noch kennt. Das sind so Superhelden-Comics auf Basis von DC's Golden, Silver und Modern Age, muss man fast sagen. Und Optiman ist im Prinzip nur ein Palette-Swap von Ultiman, der Big Bang-Version von Superman. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sowohl Optiman, da kommen wir aber gleich nochmal zu, also im Prinzip kommt jeder Superman, den ich hier erwähne, auch in der Final Crisis vor. Also sucht euch hier in diesem Guidebook irgendeine Superman-Version. Ihr findet sie irgendwo in der Final Crisis. Jetzt muss ich mal eben die Seite raussuchen. Oh, guck mal hier. Batman stirbt in der Final Crisis. Das ist ja nicht so fassen. So sagt mir das keiner. So. Man findet auf dieser Doppelseite, also im Prinzip wirklich jeden Superman, den man sich aussuchen kann. Hier findet man Optiman. Und was ganz witzig ist, genau neben ihm fliegt Ultiman aus dem Big Bang-Universum, was halt nur deswegen geht, weil die Figuren im Big Bang-Universum alle Creator-owned sind und dementsprechend wird sich Morrison die Figur dann einfach für die Final Crisis ausgeliehen haben, und das kann ich mir das nicht erklären. Na, weil das ist eben tatsächlich Ultiman aus den Big Bang-Comics. Der taucht jetzt tatsächlich so auf. Hier ist Apollo aus Wildstorm, Mr. Majestic hieß der, glaube ich, ne, auch aus Wildstorm. Sunshine Superman ist hier noch irgendwo drauf. Hier ist der Samariter aus dem Wildstorm-Universum, Overman. Das ist nochmal hier dieser Obama-Man, der sieht hier noch ein bisschen anders aus. Also man findet, auf dieser Doppelseite findet man, ich glaube, 80% dieser Superman-Äquivalente. Der Samariter aus dem Wildstorm-Universum? Nein, das ist dieser Samariter aus dem Astro City. Ist doch jetzt sowieso alles DC, ist doch vollkommen egal. So, also man findet diese Supermänner. Dann hat man mit Erde 37 zwei zusammengefasste Geschichten von Howard Chaykin, nämlich einmal Thrillkiller, danke, von Howard Chaykin. Hast du das schon gelesen? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich gelesen, fand ich anders. Das ist eine Geschichte aus den 60ern, konzentriert sich ein bisschen auf Barbara Gordon, ist sehr interessant. Hast du Twilight inzwischen gelesen? Twilight, Das ist dann nicht die andere Hälfte, das ist ein bisschen in der Zukunft, spielt hier in dem Fall im Jahr 2000 Blumenkohl, keine Ahnung. Nee, habe ich auch noch nicht. Hast du auch noch nicht gesehen, ist eine Graphic Novel von Howard Chaykin und gezeichnet von José Garcier, Juan López de la Lobos, keine Ahnung, der hat so einen ganz komplizierten Namen, toller Zeichner, ist von der Art her am ehesten vielleicht so als DCs Superheldenversion vom Inkal zu sehen. Ist sehr sphärisch, sehr abgefahren. Mhm. Erde 38 ist John Byrnes Generations, eben mit allen drei oder vier Generationen. Davon hat man ein paar Figuren, hat man davon in Convergence gesehen. Sehr episch. Sehr episch, sehr langgezogen, sehr episch. Erde 39 basiert auf den Thunder Agents. Das sind Silver Age Comics, die es immer mal wieder modernisiert gibt. Da gab es mal einen Run auch neulich noch bei DC. Danach einen Run bei IDW. Und die ersten zwei Bände davon habe ich, glaube ich, von IDW sogar da. Gelesen habe ich sie noch nicht. Ist halt Silver Age Cost. Und auch dieser Superman findet sich wieder in der Final Crisis. Und das sind im Prinzip auch so die Justice League als Thunder Agents. Erde 40 ist die zweite Pulp-Erde, haben wir eben schon drüber geredet. Erde 41 ist das Image-Universum, also die Image-Comics von DC praktisch. Eben Dino Corp, Spore ganz hinten, also Spawn, irgendwie Swarm Thing gemischt. Dann hast du vorne Batman gemischt mit Killcat aus den Savage Dragon Comics auch. Dann hast du hinten im Hintergrund irgendwie eine andere Image-Figur, so ein Tank halt als Martian Manhunter und so weiter und so fort. Ist halt auch ganz spannend gemacht. Dann auf Erde 42 hast du die Chibis und es gibt ein böses Geheimnis um diese Figur. Was könnte das wohl sein? Hm. Keine Ahnung. Erde 43 ist diese Blood League von ist Red Rain und Batman Vampire das gleiche eigentlich? Ja, ich glaube, ne? Das spielt im selben Universum. Weil es gibt eben einmal Red Rain und dann gibt es nochmal Batman Vampire. Ob das identisch ist, habe ich nie rausgefunden, keine Ahnung. Was da ganz witzig ist, dass es da keinen Superman gibt, sondern einen Ultraman. Und dieser Ultraman scheint auch aus der Final Crisis zu kommen, weil Ultraman da ja am Ende auch zum Vampir wird. Ja. Das ist ganz, wenn man den hier versetzt hat, in diese Realität. Erde 44 sind die Metal Men, also die Metal Justice League praktisch. Eben auch mit Will Tornado als Anführer dieser Truppe. Es ist genau andersrum, also praktisch, ne, das war Dr. Tomorrow, der die gebaut hat, Tio Morrow? Die gebaut, Metal Man? Die Metal Man wird die gebaut. Dr. Ivo, Tomorrow, Nein. Will Magnus. Und ne? Tio Morrow hat hier Red Tornado gebaut. Richtig. So, und hier hast du praktisch Red Tornado als Will Magnus. Und er ist kein Roboter, ne, sondern du hast Red Tornado als eine alternative Version und die ganze Justice League hinter ihm ist ein Roboter. Die kommen aus JLA Classified. Da hat Morris Lee zum ersten Mal auftreten lassen. Ach ja, das war ja JLA Classified. Ich komme immer durcheinander. Es gibt, glaube ich, Batman Confidential gibt's, glaube ich, ne? Ja, aber das geht ja dann nur um Batman. Ja, aber JLA. Ich komme immer mit Confidential und Classified durcheinander, deswegen. Okay. Ne, es könnte auch Condemned heißen, oder keine Ahnung. Und da lässt Morrison zum ersten Mal auftreten. Hier sind sie ein bisschen cartooniger gezeichnet, was eigentlich auch ganz gut passt. Erde 45 kennt man aus Action Comics. Das ist dieser Super Doomsday, der aus dem Multiverse kommt und alle Supermänner im Multiverse killt. Deswegen gibt's eben auch keinen Chibi-Superman mehr in Multiversity. Und dann sagt er los, Rest in Peace, ja, Chibi-Superman. Rest haben wir nur für ein Panel gesehen. Man konnte dich kaum erkennen. Man kennt ihn aus der vorherigen Kontinuität. Ne? Erde 46 kennt man wieder nicht. Erde 47 ist eine zusammengefügte Realität aus auch wieder aus Dingen, die Morrison mal irgendwann gemacht hat. Eben die das Love Syndicate of Dreamworld, also so eine Hippie-Version mit Sunshine Superman eben, mit dem Speed Freak. Und was man noch draufgepackt hat, ist eben Rickard Press, eben diesen oder Press Rickard, so muss er heißt er eigentlich, eben aus dieser Miniserie, das gab glaube ich vier Hefte davon, wo eben so ein Junge, der reichste Junge der Welt, auch gleichzeitig noch Präsident ist. Das gab nur vier Hefte lang und die Figur hat man damit eben noch mit draufgesetzt, um da so ein bisschen so ein Zitat zu machen. Was ganz witzig ist, dass eben jemand namens Rickard der Vorgänger war von Obama. Obama-Man. Ne, im Action Comics Nummer 9 wird in der Backup-Geschichte wirklich der Vorgänger von Cal Ellis genannt und das ist eben auch President Rickard. Oh, cool. Ne, also man hat also versucht, da auch noch so ein bisschen so eine Verbindung zu finden, zumindest in der aktuellen Kontinuität. Es ist so, und es gibt jetzt nach Convergence ab Juni, ab demnächst nämlich auch neue Press-Comics, da ist Press aber ein Mädchen. Mhm. Was davon zu halten ist, weiß ich nicht, weil ich kenne auch die originalen Press-Comics nicht. Keine Ahnung, wie das ausgespielt wird. Ich habe die Preview gesehen, ich war jetzt nicht so begeistert. Liegt aber auch daran, dass ich aus DC ausgestiegen bin, größtenteils. Ne? Also von daher, so meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich fand's erträglich. Erträglich ist das Wort, wie ich DC im letzten halben Jahr beschreiben würde. Erträglich. Nicht aufregend, aber erträglich. Erde 48 ist eine Realität, die wie so ein Mischmasch wirkt. Früher war das die Realität von Forerunner, die ist hier auch wieder drauf. Die sieht man. So eine Kriegstreiberin, die während Countdown unterwegs gewesen ist. Hat eine ganz nette Geschichte in Countdown to Adventure, wo sie sich irgendeinen Thanagarian nimmt als Liebessklaven. Das ist ziemlich irre. Und ansonsten sind, also bis auf wenige Ausnahmen, komplett neue und verschobene Charaktere da drauf. Bekannte Charaktere sind Lady Quark und Lord Vault und deren Tochter Fern. Wie heißt sie hier noch? Lyanna, also Prinzessin Lyanna, also oder Fern, je nachdem, wie man sie nennt. Hat man, das sind die drei hier, die Weißhaarigen. Das sind alte Charaktere. Diese drei Figuren hat man damals zur Crisis extra erfunden, also auch Erde 6, wo die Figuren eigentlich herkommen, extra erfunden, um sie in der originalen Crisis zu killen. Man wollte einfach noch ein bisschen Kanonenfutter haben. Lady Quark, also T'Shanna, hat man behalten und hat mit ihr noch ein paar weitere Geschichten erzählt. Keith Giffen hat sie in seine Legion-Comics mit reingenommen. Sie ist also auch eine Kollegin von Lobo, der ja auch in Legion mit dabei war. Und genau, und ansonsten basieren so alle anderen Figuren so ein bisschen auf Archetypen. Also du hast hier so eine Zorro-artige Lady Zorro-Figur, so einen fliegenden Affen, nochmal so ein Brother Eye, Omec-artigen, dann hier unten so ein bisschen Susie Tompkins, 50 Sue. Ne, Susie Tompkins ist ja die Nichte von Lucy Lane, die ist auch so eine Überbegabte. Oder eben 50 Sue aus Future's End, das ist sie eben. Oder so eine Superkatze, das könnte man so wie so eine Figur aus We Three von Morrison bezeichnen. Mhm. Oder so eine Green Lantern-artige Maus, was vielleicht so ein Kommentar auf Froschtor ist aus Marvel-Universum. Da gibt es ja auch ein Tor, der Frosch ist. Warum soll es da nicht eine Ratte geben, die Green Lantern ist? Was weiß ich. Und Erde 48 ist eben so aufgebaut, dass alles, was da passiert, immer ein Comic-Event ist. Und immer, yeah, pff, alle müssen dran und alles wird groß und blinkt. Und das sieht man dann am Ende von Multiversity nochmal. Das ist ganz großartig. Erde 49 ist wieder unbekannt, eben die letzte der sieben Erden. Erde 50 ist die alternative Zukunft des animierten Universums. Mit den Justice Lords. Mit den Justice Lords, die dadurch entstanden sind. Erzähl es, du weißt es so. Du bist Experte. Ja, Lex Luthor hat den Flash getötet. Genau, und dann ist Superman böse geworden, weil seine Cornflakes morgens aufgeweicht waren in der Milch. So. Erde 51 haben wir hier auch gesehen. Die Erde entsteht in Countdown, weil da ein Great Disaster passiert. Es gibt zwei Erden, auf denen dieses Great Disaster passiert ist. Einmal Erde 17 und dann eben diese Kamendi-Erde. Das ist im Prinzip die gleiche Realität, nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Eben Erde 17 ist dieses Great Disaster direkt nach der Explosion und Erde 51 ist eben nochmal ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Man sieht in Countdown, oder war das in 52, wo dieser radioaktive Typ auf Bluthaven gefallen ist? Das muss noch vor der Final Crisis gewesen sein. Ja, das war vor der Final Crisis, aber wo? Countdown oder 52? Ich bin mir gerade unsicher. 52 war doch nach der Final Crisis. Nein. Bin ich jetzt? Ja. Ja, 52 nach Crisis on Infinite Earths. Oh, richtig, richtig. Ich sehe schon nach die... Nach Infinite Crisis. Genau. Ich sehe schon die Chronologie. Es ist also irgendwann haben die Bösen halt so einen atomaren Villain, ich weiß auch nicht mehr, wer es gewesen ist, auf Bluthaven. Chemo, genau. Auf Bluthaven geworfen, der ist explodiert. Das war sozusagen das Great Disaster im Erde-Null-Universum. Und am Ende von Countdown vergiftet Darkseid Erde 51. Erde 51 wird komplett zerstört. Ich glaube, Erde 51 war auch die Realität, die Nix Uatan bewachen sollte. Und dann wurden am Ende der Final Crisis die ganzen Kirby-Charaktere zack, einfach auf Erde 51 gepackt. Und das ist diese Realität. Mhm. Das neue Zuhause der New Gods, die dann wiedergeboren wurden. Und damit eben auch die Realität von Kamendi, die man dann auf dieser Erde dann auch sieht, wie er, ich glaube, auf der zerstörten Freiheitsstatue sitzt. Und den Astroglider von Orion findet. Und das ist ein ziemlicher Beweis dafür, dass sehen wir später dann, wenn wir nochmal ein bisschen über Convergence reden, dass es schon auch die Idee gibt, dass die Geschichten, die mal erzählt wurden, auch irgendwie passiert sind. Weil du hast natürlich im New 52-Universum eine ganz eigene Art von New Gods, die auch ein bisschen anders sind als diese Kirby-New Gods. Man hat also wirklich, ich weiß es nicht, 40 Jahre lang an diesen Kirby-New Gods gebastelt, bis man sie dann zur Final Crisis einfach mal alle gekillt hat. Und für die New 52 neue entwickelt hat. Die sind auch wirklich komplett anders. Die Geschichte ist ein bisschen anders. Man weiß auch noch nicht alles über die New Gods, aber das sind wirklich die klassischen Kirby New Gods, klassische Konzepte von Kamendi, Omec ist da mit drin, Ben Boxer, eben jetzt Omec, haben wir eben schon mal drüber geredet. Und das ist eine direkte Folge aus der Final Crisis, eben die zweite Erde, wo dieses Great Disaster passiert ist. Es gibt mehrere Erklärungen, was dieses Great Disaster gewesen ist. Die einen sprechen von einer Atomexplosion. In Animal Man von Grant Morrison gibt es eine ziemlich direkte Erklärung. Da gibt es einen wahnsinnig gewordenen Superman-Klon, der so eine Bombe dabei hat und dann wird dessen Realität zerstört. Diese Doomsday-Bombe praktisch ist schuld an diesem Great Disaster. Ist er nicht auch Overman? Overman. Ja. Der hieß auch Overman. Das war jetzt kein Vorwurf. Natürlich nicht.